preisen die Sterne. Von der Isar will schäumender Blut liegt das Lager auf weit in der Ferne. Doch worüber zerlötet das Blut liegt das Lager auf weit in der Ferne. Doch worüber zerlötet das Blut. Kommt zu uns ans flackernde Feuer in die Berge bei stürmischer Nacht. Wir klagen, Volk und Heil.